Erster nach dem Sabbat kauften Maria Magdalena, Maria und Salome Gewürze. Sie wollten Jesus damit salben. Zweiter am Sonntagmorgen gingen sie früh zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Dritter, sie fragten sich, wer kann den großen Stein vor dem Grab wegrollen? Vierter, sie sahen, dass der Stein schon weg war. Er war sehr groß. Fünfter, sie gingen in das Grab. Dort saß ein junger Mann rechts. Er trug ein weißes Kleid. Die Frauen hatten Angst. Sechster, der Mann sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth. Er wurde gekreuzigt. Aber er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, hier lag er. Siebter, geht und sagt es den Jüngern. Sagt auch Petrus, dass Jesus nach Galiläa geht. Dort werden sie ihn sehen, so wie er es gesagt hat. Achter, die Frauen gingen schnell weg vom Grab. Sie hatten Angst und zitterten. Sie sagten niemandem etwas, weil sie sich fürchteten. Neunter, Jesus stand am Sonntagmorgen auf. Zuerst zeigte er sich Maria Magdalena. Er hatte früher 7 böse Geister aus ihr vertrieben. Zehnter, Maria ging zu den anderen, die mit Jesus waren. Sie waren traurig und weinten. Sie erzählte es ihnen. Elfter, die Jünger hörten, dass Jesus lebt und Maria ihn gesehen hat. Aber sie glaubten es nicht. Zwölfter, später zeigte sich Jesus 2 Jüngern. Sie waren unterwegs auf dem Land. Er sah anders aus. Dreizehnter, die 2 Jünger gingen und erzählten es den anderen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Vierzehnter, danach zeigte sich Jesus den 11 Jüngern. Sie aßen zusammen. Er war böse, weil sie nicht glaubten. Sie glaubten nicht denen, die ihn gesehen hatten. 15. Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt. Erzählt allen Menschen die gute Nachricht. 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. 17. Wer glaubt, wird besondere Dinge tun, sie werden in meinem Namen böse Geister austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. 18. Sie werden Schlangen anfassen. Wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden kranke Menschen berühren, und sie werden gesund. 19. Nachdem Jesus mit ihnen gesprochen hatte, ging er in den Himmel. Dort sitzt er jetzt rechts neben Gott. 20. Die Jünger gingen weg und erzählten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei. Er zeigte besondere Zeichen, damit die Leute glaubten.